Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute ist die Nacht von Dienstag auf Mittwoch und das ist bei uns immer eine freie und offene Themennacht. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Margret und die Margret ist 61. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Margret. Um was geht es bei dir? Ja, ich habe in einer Nacht 4 Menschen verloren. Meine Tochter und meine 3 Enkelkinder sind durch einen Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Wann ist das passiert? Das ist dieses Jahr im Februar passiert. Am 2. Februar in diesem Jahr? Am 25. Februar. 25. Februar 9. Ja. Deine Tochter und beide Enkel. Drei Enkelkinder. Hm. Das Feuer ist wohl nachts ausgebrochen. Wie alt waren die Kinder? Die Kinder waren 1 Jahr, 3 Jahre und 5 Jahre. Und deine Tochter? 34. Die würde jetzt am Sonntag 35 und deswegen ist es im Moment mal wieder ganz schlimm. Das glaube ich, ja. Magst du mir etwas Genaueres zu dem Unglückshergang erzählen? Ja, ich habe durch die Kripo davon erfahren. Nachts um 3 stand die Kriminalpolizei bei mir vor der Tür. Hm. Und hat mir dann eben mitgeteilt, dass es im Haus meiner Tochter ein Unglück gab. Dass meine Tochter und meine Enkelkinder noch nicht gefunden wurden. Aber mein Schwiegersohn sich durch einen Sprung aus dem Fenster retten konnte. Hm. War das ein Mehrfamilienhaus? Nee, das war ein Wohnhaus, in dem unten ein Geschäft war. Mhm. Und also das Geschäft der Eltern meines Schwiegersohnes. Achso, und oben dann nur noch eine Wohnung? Und ja, das war aber eine Wohnung, die über 2 Etagen ging. Ja, aber und sonst fremde Leute wohnten dann nicht in dem Haus? Nein. Ja. Das Feuer ist dann in der Nacht ausgebrochen? Ja. Kann man die ganz genaue Ursache der Feuerentstehung sagen? Man hat dann, es waren natürlich dann Brandsachverständige da und man hat dann festgestellt, dass eine Deckenlampe im Flur der Auslöser des Brandes war. Hm. Es wohl nachts um 1 Uhr ist einem Nachbarn aufgefallen, dass es in diesem Haus brennt. Ja. Es gab keinen Rauchmelder, keinen Feuermelder in dem Haus? Ich weiß, dass meine Tochter in der Küche einen Rauchmelder hatte. Mhm. Aber das Feuer ist dann in der Nacht ausgebrochen? Ja. Sagst du? Mhm. Und der Schwiegersohn konnte sich durch einen Sprung aus dem Fenster ja, retten? Ja, der hat oben geschlafen. Das Schlafzimmer war unten. Da hat auch das jüngste Kind geschlafen. Mhm. Und mein Schwiegersohn hat wohl oben im Wohnzimmer geschlafen. Also getrennt von deiner Tochter? Ja. Ja. Und die beiden größeren Kinder auch oben im Kinderzimmer. Ja. Und wie mein Schwiegersohn ausgesagt hat, ist er wach geworden. Wovon konnte er nicht sagen. Und das wäre aber alles schon voll Rauch gewesen. Und deswegen ist er aus dem Fenster gesprungen. Mhm. Ist wohl noch ums Haus rumgelaufen zur Eingangstür, weil er gedacht hat, er kommt von da rein. Mhm. Aber es stand schon alles in Flammen. Ja. Sind deine Enkelkinder und deine Tochter an Folgen des Qualms und des Rauchs verstorben oder sind sie verbrannt? Die sind ja dann in die Gerichtsmedizin gebracht worden. Und da hat man dann eben festgestellt, dass alle 4 an Rauchvergiftung gestorben sind. Hm. Wir haben also Gott sei Dank, muss man sagen, das Feuer nicht mehr mitgekriegt. Ja. Als dein Schwiegersohn da rausgesprungen war aus dem Haus, da war ja noch nicht die Feuerwehr vermutlich mal alarmiert. Nee. Was hat er denn dann getan? Also alarmiert war die Feuerwehr schon. Der Nachbar, der das Feuer entdeckt hat, der hat die Feuerwehr benachrichtigt. Mhm. Und die kamen dann. Die kamen aber zu spät. Also stand schon alles in Flammen. Es war ein sehr altes Haus. Wie ist heute dein Verhältnis zu dem Schwiegersohn? Ja, das ist das Problem. Er hat sich dann, er ist dann wohl ins Krankenhaus gekommen, hatte eben auch leichte Verletzungen am Bein und war eben, er stand unter Schock und hat dann auch noch lange Zeit in einer Klinik gelegen, in einer Traumata-Klinik. Und ja, ich hatte eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Schwiegersohn. Aber nach der Beerdigung hat er sich ja zurückgezogen. Wir haben also nichts mehr von ihm gehört. Ich konnte ihn nicht telefonisch erreichen, weil Handy gab es nicht mehr. Komplett zurückgezogen. Ja. Und das hat mich gewundert. Ich habe dann seine Eltern wohl mal getroffen und gebeten, dass er mich anruft. Aber es kam nichts und das hat mich... Wie erklärst du dir das? Ich hatte erst keine Erklärung. Hab gedacht, naja, vielleicht trauert er noch so oder... aber ich habe dann später erfahren, inzwischen habe ich eine Erklärung dafür. Er hatte zu dem Zeitpunkt schon eine neue. Ach so. In der Nacht, in der das passiert ist, ist er auch bei seiner Freundin gewesen. Vorher. Und er ist auch nachdem er dann aus dem Krankenhaus entlassen wurde, zu dieser Frau gezogen. Für dich wäre es sicher ein Trost, wenn er in deiner Nähe wäre? Nach dem, was ich jetzt weiß. Das natürlich nicht, das ist klar. Aber wenn das nicht so wäre, dann ja. Dann ja. Ich meine, das ist ja ein Schicksal, was man gar nicht ermessen kann, wenn man auf einen Schlag vier geliebte Menschen verliert durch einen Brand. Das ist ja unvorstellbar und unaussprechlich. Gab es da mal Momente, wo du ihm doch auch Vorwürfe gemacht hast, dass er nicht gerettet hat? Nein. Ganz im Gegenteil. Es gab ja am Anfang, das ist ja auch durch alle Medien gegangen und es waren immer mal wieder Leute, die irgendwelche Bemerkungen gemacht haben, wie er sich retten konnte, ohne seine Familie zu retten. Ich habe ihn immer in Schutz genommen, ich habe ihn immer verteidigt, weil da stand für mich fest, wenn er was hätte tun können, hätte er es getan. Ja, natürlich. Nun sind einige Monate erst vergangen, einige wenige Monate. Du klingst, wenn du so erzählst und wenn du darüber sprichst, relativ stabil. Ja, das täusche ich. Ich täusche mich aber, glaube ich. Ja, das glaube ich. Ja, das ist nicht immer so. Wie geht es dir im Moment? Im Moment, wie gesagt, ich bin jetzt so, wo ich den Geburtstag, die drei Kindergeburtstage habe ich hinter mir, die waren auch sehr schlimm, die wir dann am Friedhof verbracht haben. Aber jetzt so der Geburtstag von meiner Tochter ist im Moment auch so, dass ich fast jede Nacht von ihr träume, weinend aufwache. Ja. Was träumst du dann von ihr? Ach, ist ganz unterschiedlich. Aber ich bin froh, dass ich von ihr träume, weil, weißt du, dann... Das ist ein Teil der Trauerbewältigung. Dann habe ich sie wenigstens nachts in meinem Traum bei mir. Du sprichst immer sehr viel von in der Ich-Form. Lebst du mit dem Vater deiner Tochter nicht zusammen? Ja? Nein, wir sind getrennt. Margret, hilft dir denn bei diesem unendlich schweren Schicksal, mit diesem Schicksal umzugehen? Also ich habe zwei ganz liebe Freundinnen, die sich gut um mich kümmern und immer für mich da sind. Einen Partner hast du nicht im Moment? Nein, ich bin alleine. Ich könnte mir vorstellen, wenn einen ein solches Schicksal ereilt, dass man kurzfristig vielleicht auch denkt, selbst mit dem Leben Schluss zu machen. War das bei dir so? Ich habe ganz am Anfang, ich konnte es am Anfang eigentlich kaum verstehen. Hm. Ich wusste irgendwo, das ist passiert, aber es ist irgendwo in meinem Kopf nicht angekommen. Ich habe immer gedacht, das kann nicht sein, das musst du geträumt haben. Und dann bin ich auch mal hingegangen und habe die Telefonnummer meiner Tochter gewählt. Und der Ruf ging durch. Ich habe immer gedacht, ne, wenn sowas abbrennt, dann käme ein Besetzzeichen oder irgendwie der Anschluss ist nicht vergeben. Aber der Ruf ging durch, als wenn sie nur nicht drangehen würde. Und dann bin ich hingefahren. Ich habe wirklich mal immer gedacht, ich zweifle an meinem Verstand. Du bist dann hingefahren zu diesem abgebrannten Haus. Ja, und dann stand ich vor diesem abgebrannten Haus und wusste, es war, und da gab es dann schon mal Situationen. Ja. Hast du? Aber ich habe dann gesagt, ich habe noch einen Sohn und ich habe noch eine Tochter. Ja. Vor allen Dingen mein Sohn, der hat sehr gelitten, weil der ein ganz enges Verhältnis zu seiner Schwester hatte. Und diese Gedanken habe ich dann schnell wieder verworfen. Ja. Das finde ich sehr, sehr stark von dir. Sehr stark. Hast du deine Tochter und die Enkelkinder nochmal gesehen? Nein, die durften wir nicht mehr sehen. Das war sicher auch sehr richtig so dann. Ja. Du hast gerade gesagt, dir war manchmal so, als wäre die Nachricht noch gar nicht wirklich bei dir angekommen. Ja. Ist die Nachricht heute angekommen? Heute im November? Ja, eigentlich schon. Ich weiß jetzt, dass es so ist, obwohl es immer mal noch so Situationen gibt, wo ich denke, das kann gar nicht wahr sein. Auch wenn sie eine erwachsene Frau und selber Mutter war, aber sie ist mein Kind. Ja. Es ist dein Kind und es sind dein Enkelwesen. Ja. Ja. Ja. Gehst du oft zum Friedhof? Ja. Ja. Ich bin berufstätig, ich kann jetzt nicht so oft. Was machst du beruflich? Weil es ist in einem anderen Ort. Ich bin Tierpflegerin in einem Tierheim. Ah, ja. Was ja wiederum auch, finde ich, ein Beruf ist, der einen vielleicht auch in gewisser Weise einen gewissen Trost vermitteln kann, weil man mit Lebewesen zu tun hat und die Dankbarkeit auch zeigen und so und so weiter. Ja, ich bin auch sehr schnell wieder danach arbeiten gegangen, weil ich brauchte das einfach irgendwo und in gewisser Weise hat es auch abgelenkt am Anfang. Das glaube ich, ja. Margret, ich habe dir gerade schon gesagt, ich weiß gar kein Wort zu formulieren, was mein Mitgefühl ausdrücken könnte. Mein Mitgefühl und das Mitgefühl aller Menschen, die uns jetzt hier gerade zuhören. Ich finde, dass du eine sehr tapfere Frau bist. Du hast einen Sohn, sagst du, und noch einen... Noch eine Tochter, Ach so, auch noch eine Tochter. Und wie viele Enkel hast du noch? Keine mehr. Keine. Aber da sind noch Menschen, die dich brauchen. Ja. Und für die du da sein musst. Ja. Und das ist eine große, wichtige Lebensaufgabe, die sicher auch deine verstorbene Tochter erfüllt sehen möchte. Ja. Ich würde gerne, dass du noch einige Worte mit meiner Psychologin sprichst. Ja, gerne. Möchtest du gerne? Ja. Sabine ist heute Nacht da. Ja. Ich wünsche dir meine allerbesten Wünsche und Kraft. Dankeschön. Du legst auf und wir melden uns gleich, Margret. Ja, danke, Domian. Alles Gute von Herzen. Alles Gute. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Sabine. Sabine ist 54. Guten Morgen. Hallo Sabine. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, Sabine. Schönen guten Morgen. Was geht's? Ich freue mich erstmal, dass ich sehr gut durchgekommen bin. Ja. Hab's gestern schon probiert. Und ich bin aufgenommen worden von dem freundlichen Team. Herzlichen Dank. Sehr, sehr nett. Nach diesem schweren Thema von der Margret ist meins ja irgendwo ein bisschen Pillepalle. Na, erzähl mal. Ich liebe zwei Männer. Das ist ja erstmal schon mal ganz schön. Aber birgt auch Komplikationen. Ja, na klar. Na klar. Ich bin seit 2002 getrennt. Ja. Und mittlerweile auch geschieden. Das heißt, ist alles ziemlich reibungslos geklappt nach dem Trennungsjahr etc. Und bin quasi geflohen in einer Nacht-und-Nebel-Aktion von meinem Ex. Wir hatten ein Haus in Ostfriesland. Das gibt es immer noch und da gibt es immer noch zum Teil Streitereien und Verbindlichkeiten. Wie lange warst du mit deinem Partner zusammen? Wir waren 6 Jahre verheiratet und 3 Jahre kannten wir uns. Und ich habe dann gesagt, 9 Jahre waren genug. Ja. Namen will ich jetzt keine nennen. Nein. Das brauchst du auch nicht. Nein. Also auf jeden Fall, du wolltest nicht. Bin ich aber hier wieder gut eingestiegen. Das ist meine Heimat, wo ich hier lebe. Und habe auch relativ schnell wieder einen Job gefunden. Und habe mich dann versucht, gleich in eine Partnerschaft zu stürzen. Sehr schnell und nach der Trennung. Ja, ja. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich brauche jemand. Mhm. Die Verwandtschaft, die mir bei dieser Flucht geholfen hat, mit dem bin ich mittlerweile zerstritten. Da gab es ganz böses Blut, weil diese Kinder von meinem Onkel dachten, ich kriege von denen einen Haufen Geld. Und die sahen schon ihr Erbe wegschwimmen, was weiß ich. Lass uns mal über die beiden Männer sprechen, die du jetzt gerade liebst. Ja, es geht eben darum, dass ich den einen kennenlernte und ihn wirklich ganz toll finde. Ich nenne ihn meinen Herzensmann, meinen Wochentagsmann. Den hast du damals schon kennengelernt. Gebunden. Bitte? Der ist gebunden. Der ist gebunden. Dein Herzensmann ist gebunden. Und den kennst du jetzt auch schon seit 2000. 7 Jahren. Seit 7 Jahren, genau. Ja. Und, Herzensmann heißt, du liebst diesen Mann schon sehr. Ja. Und ihr habt eine geheime Beziehung, weil er gebunden ist. Ja. Ja. Und da gibt es aber jetzt noch einen anderen. Da gibt es noch einen anderen. Seit wann? Den sogenannten Sonntagsmann. Den Sonntagsmann, ja. Ja. Den Herzensmann und den Sonntagsmann. Ja, genau. Kommt der Sonntagsmann auch nur sonntags? Den besuche ich immer nur sonntags. Ach, den besuchst du immer nur sonntags. Ja. Wie lange geht das schon so? Er kommt zu mir nicht her. Wie lange geht das schon so? 6 Jahre. Auch 6 Jahre. Also auch eine ganze, nicht auch, aber eine lange Zeit auch. Ja. Zwischendurch hatte ich noch ein paar mehr, aber die habe ich alle abgeschafft. Mann, du bist aber eine flotte Biene. Ja, aber... Hör mal, der Sonntagsmann. Was ist denn mit dem Sonntagsmann? Das ist ein Macher. Der ist so ganz anders als der andere. Sind die vom Alter gleich ungefähr? Der Sonntagsmann ist älter. Wie alt ist denn der Sonntagsmann? 60. 60. Nee, warte mal. Der ist knapp 65. Und der andere, der Herzensmann? Der andere, der ist... 49 geboren. Ja, dann ist er jetzt 49, jetzt haben wir 2009. Ist er 60? Also 60. Ist er 60. Ja, genau. Was passiert denn mit dem Sonntagsmann sonntags? Ja, das ist eigentlich immer der gleiche Ablauf. Nämlich? Ich sag mal so, wie es ist. Ja, bitte. Es wird gepoppt. Ach. Oh. Eine Flasche Sekt getrunken. Ja, muss man sagen, was gleich. Mittagessen vorbereitet, im Garten ein bisschen was gemacht. Also erst wird gepoppt. Ja, genau. Und dann wird das Mittagessen. Das wirkt sich förmlich auf mich. Und dann wird das Mittagessen gemacht. Ja, und dann werde ich müde und dann mache ich Mittagsschlaf. Ja. Und dann unternehmen wir noch ein bisschen was. Ja. Oder ich bügle. Ja, und der Sonntag geht also immer schnell rum. Wie? Und das geht seit 6 Jahren jeden Sonntag so? Ja, so ähnlich. Das ist ja unfassbar. Gibt auch mal, dass er meine Verwandtschaft, seine Verwandtschaft da besucht und ich gehe mit. Aber Domian, ich habe zu diesem Mann keine Herzensverbindung. Nein, er ist auch relativ nicht gefühlskalt, kann man nicht sagen, aber ist eben ein Macher, da muss man nicht rumschmusen, das kostet nur Zeit. So, und der Herzensmann. Ja, ganz lieb. Ganz lieb, ein toller Typ, mit dem du auch Sex hast. Ja. Schlechteren Sex als mit dem Sonntagsmann? Nein, besseren. Besseren sogar? Ja, ja. Dann stellt sich mir gleich sofort die Frage, wozu brauchst du den Sonntagsmann? Ja, weiß ich eigentlich auch nicht. Na, Sabine. Aber es ist auch ein bisschen ein kleines finanzielles Problem, dass er mich immer mal gelegentlich unterstützt. Der Sonntagsmann? Ja. Achso, weiß denn der Herzensmann von dem Sonntagsmann? Nein. Nein? Nein, auf keinen Fall. Ja, und das weiß ich schön strikt getrennt. Und weiß denn der Sonntagsmann von deinem Herzensmann? Nein, auch nein. Nicht. Nein. Der aber diese Gegensätzlichkeit ist so interessant. Jetzt habe ich aber eigentlich ein anderes Problem. Ja, erzähl. Mit dem Sonntagsmann habe ich zum ersten, mit dem Herzensmann habe ich zum ersten Mal so einen richtig schönen Orgasmus erlebt. Der Wann? Von einem Mann ausgelöst wurde. Wann war das? Das ging schon relativ zeitig los. Also wir kannten uns 2002 und es dauerte auch ein bisschen länger, so ehe wir im Bett landeten. Und hast du denn bei dem Sonntagsmann keinen Orgasmus? Nee, der versteht nicht so viel von Frauen, obwohl er behauptet, er ist ein Könner. Gehe ich dann recht in der Annahme, dass dich der Sonntagsmann eigentlich nur hält, weil du Kohle von dem kriegst? Ach, ich weiß es nicht, Domian. Ich bin mir in diesen Dingen überhaupt nicht im Klaren. Und je länger das dauert, umso unglücklicher werde ich eigentlich. Ja, für mich so als Außenstehender nach den wenigen Informationen klingt das fast so. Also ja. du hast keine Seelen- und Herzensnähe zu dem Sonntagsmann. Nee. Das ist ein Macho, ein ziemlich kühler Typ. Ja. Hast keinen Orgasmus bei dem. Und da frage ich mich natürlich, was ich will ich? Ich spiele dem was vor. Du spielst ihm sogar. Er schafft es mit mir. Und das bildet er sich die ganze Zeit ein. Ja. Ja. So, und dann gibt es den Herzensmann, der, wo du sagst, das ist eine Seelenverwandtschaft, eine enge Verbindung. Ja, ich habe zum ersten Mal mit diesem Mann durch einen Mann einen Orgasmus bekommen. Naja, und ich bin da schwierig. Wie hat er das denn angestellt, der Hengst? Es ist so bei mir, dass ich also jetzt durch die Penetration ja nicht komme. Mhm. Und der macht das aber dermaßen geschickt, dass er mich dann noch manuell stimuliert, nachdem er mich ordentlich schön in der Gleichmäßigkeit wieder mal durchgepoppt hat. Ja. Und ich dabei aber auch eine dermaßige Lust empfinde. Nur habe ich das Problem, Domian, um überhaupt da mal so in eine gesteigerte Lust zu kommen, rufe ich mir Fantasien ins Hirn. Und das macht mir manchmal ein bisschen Angst. Welche Fantasien sind das? Ich kann nur durch Fantasien richtig zum Höhepunkt kommen mit seiner manuellen, der ist so geschickt in der Technik, dass ich jedes Mal, also nach 7 Jahren jetzt immer noch, also richtig heiße, wonnige Lüste empfinde. Ja, klingt das passiert mir zum ersten Mal im Leben, so alt ich geworden bin. Also das heißt, der Typ ist ein netter Typ, der ist ein zärtlicher Liebhaber und hat geschickte Finger. Ja. So kann man sagen. Plus deine Fantasie gibt dann einen tollen Orgasmus. Ja. Was sind das für Fantasien, die du hast? Oh, das ist ja unterschiedlich. Zum Beispiel träume ich manchmal davon, mit vielen Männern zusammen zu sein. Ja. Oder es kommt ein vollkommen Unbekannter und ich habe die Augen verbunden. Ja. Aber ich habe auch schon fantasiert, ich bin ein kleines Mädchen und mein Papa streichelt mich. Ja. Ich habe mal eine Gesprächstherapie gemacht. Ich habe ein bisschen ein gespanntes Verhältnis zu meinem Papa gehabt. Mhm. Der hat mich immer weggestoßen, weil ich ein nicht ganz gesundes Kind war. Ja. Und ich habe meinen Papa wahnsinnig geliebt. Okay, also in der Sexualität gibt es manchmal ganz bizarre Fantasien, die müssen wir also auch gar nicht weiter vertiefen. Ich käme nie auf den Gedanken irgendwie mit Kindern und ich lehne das auch ab. Ja, so habe ich es auch nicht verstanden. In der Sexualität, in der Fantasie. Aber es sind so, oder ich treibe es im Freien und mich beobachtet jemand durch das Fernglas. Lauter solche perversen Sachen. Also du bist schon so eine kleine Dreckige, ne? In Sachen Sex. Ja. Ja. Und ich auch mal so hart angefasst. Kleines, ja, das ist auch schön. Ein kleines Luder, ne? Ja. Ein Dreckstück. Ja. Ja. Aber du nicht immer. Nein, natürlich nicht. Nein. Ich würde mit dem Herzensmann lieber einen Alltag leben. Ja, sag mal, nochmal ernst jetzt mit dem Herzensmann. Ja. Der ist in der festen Bindung. Ja. Und warum lässt er die Frau oder Freundin, mit der er lebt, nicht los, um mit dir zu leben? Das hat folgende Gründe. Die Frau hat seine gesamten Finanzen und sein Haus in der Hand. Ach so. Das hat geschäftliche... Also sitzt er da im Gefängnis, in der Zange quasi. Der hat sich selber angekettet. Das ist schlimmer wie eine Ehe, er kann sich ja nicht mal scheiden lassen. Was ist jetzt der Grund? Die sind nicht verheiratet, wa? Achso, die sind nicht verheiratet. Was ist jetzt? Das macht mich wahnsinnig. Was ist genau der Grund, weswegen du mich angerufen hast? Aber ich sag dir was, Domian, ich weiß ja nicht, ob du eine Idee hättest. Je weniger ich was bekomme, umso zäher werde ich. Ja, ich kann mich von dem auch nicht trennen. Ja, das ist natürlich keine seltene Verhaltensweise, dass Leute dann immer noch heftiger werden und ehrgeiziger. Ja, aber glücklich macht mich die ganze Situation nicht. Nee, also ich wünschte mir wirklich einen Partner, der zu mir steht, wo ich Frau Nummer 1 bin. Verständlicherweise. Ich würde an deiner Stelle aber erstmal sehr scharf in mich gehen und mich analysieren, warum ich mit dem Sonntagsmann noch Kontakt habe. Wie viel Geld kriegst du denn von dem, wenn ich fragen darf? Oder sagen, ach, ich weiß auch nicht. Wir fahren in Urlaub zusammen. Er ist so... Ist das Geld, was so Luxusgeld für dich ist? Ein bisschen. Er unterstützt mich. Ja, ne, Luxus ist ja nicht, aber ein bisschen unterstützen. Aber du könntest auch letztendlich auch ohne dessen Geld. Ja, Sonntag bereitet mir manchmal Stress. Ach, dann lass es sein, Sabine. Lass es sein. Dann du bist ja nicht käuflich. Nein, mach es nicht. Also, da hast du schon mal einen Schauplatz geräumt in deinem Leben. Ja. Der klingt rundherum, so wie du ihn mir geschildert hast, nicht in Ordnung. Ja. Und der tut ja auch nicht gut. Nee. Nee, der tut nicht gut. Auch für dein Selbstverständnis. Da machst du irgendwie Sex für Geld. Weißt du, der sagt mir auch nie, das hast du gut gemacht. Aber Mensch, du bist eine tolle Frau. Im Gegenteil, ich werde nur bemägelt. Ich bin zu dick und habe keine lackierten Fingernägel oder sowas. So, wenn der schon mal vom Tisch ist, Dann ist natürlich jetzt die andere Frage, ob sich die Zähigkeit irgendwann auszahlt, was den Herzensmann anbelangt, ob es vielleicht doch irgendeine Fügung gibt, dass er von der Frau wegkommt. Ja. Das ist die große Frage, das kann ich nicht einschätzen. Dass man lange für eine Liebe kämpft, dafür bin ich schon. Aber irgendwann muss man auch, oder du musst dich mit den Verhältnissen arrangieren, dass es eben so ist, wie es ist. Ja. Das hat mir eine Freundin auch geraten. Ja, wenn du nicht zu einfach die schönen Stunden genießen und ansonsten mein Leben leben. Ja. Aber Domian, ich hätte richtig Lust, jemanden kennenzulernen und zu sagen, ich fange nochmal neu an, damit kann ich verstehen. Alles ja, dass also wirklich von vorne angefangen wird, große Herzensverbindung und wir sind jetzt richtig zusammen, wir sind ein Paar. Ja. Ja, dann schau dich um. Aber du, das ist so schwer, jemanden kennenzulernen. Ich habe so alles Mögliche versucht. Klar. Aber ich bin da gar nicht so skeptisch bei dir. Du bist so eine vitale Frau, mit so klaren Vorstellungen. Ich habe Angst vor. Ja, klar. Aber es gibt auch. Immer Angst vor. Ja, ich weiß. Aber es gibt auch so Recken, die drauf stehen. Echt? Also, meine liebe Sabine, ich wünsche dir einen guten Typ, den du liebst und der dich auch liebt. Dankeschön. Lass den Sonntagsmann fallen. Ja. Und geh scharf darüber mit den Gedanken, ob das mit dem anderen eine langfristige Sache ist oder ob der dich zu sehr blockiert in deinem Leben. Ja. So, Sabine. Ich danke dir für dein Gespräch. Alles Gute wünsche ich dir. Das gibt mir viel Kraft und Mut. Das freut mich. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit Sonja. Sonja ist 44. Ja. Guten Morgen. Hallo Sonja. Hallo. Sonja, um was geht's bei dir? Ich habe eine schwerste Angsterkrankung seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren? Ich werde als unheilbar diagnostiziert und ich mag mit dieser Erkrankung nicht leben. Ich kann sie selber nicht therapieren, mir kann keiner wirklich helfen und ich weiß nicht nur, was ich machen soll. Du hast diese Erkrankung seit 20 Jahren? Ich kann im Grunde gar nichts. Ich kann gar nicht am Leben teilnehmen. Vor was hast du denn Angst? Ich kann mich nicht entspannen. Ich habe Angst vor Fäkalien. Vor Fäkalien? Ja. Beschreib das mal ein bisschen näher. Ja, Fäkalien im weitesten Sinne. Von Menschen, von Hunden, meinen eigenen. Gut, den eigenen kann man schlecht aus dem Weg gehen, aber den anderen kann man ja gezielt aus dem Weg gehen. Ich muss alles abwischen, was andere angefasst haben. Ich kann nicht wie alle im Supermarkt gehen und einfach die Sachen dann in den Kühlschrank reinmachen. Ach so. Muss dann alles desinfiziert werden. Ach so, es geht gar nicht um den. Und dann kommt der Folgegedanke, was im Zuge der Therapien, also diese Erkrankung ist immer schlimmer geworden im Laufe der Jahre und durch Therapien noch schlimmer geworden. Lass mich zwischenfragen. Also es geht gar nicht um die Fäkalie direkt an sich, sondern dass du irgendwas überträgst, was gar nicht direkt mit Fäkalien zu tun hat. Also du packst eine Zeitung im Supermarkt an. Das ist so eine Mischung. Das geht teilweise darum, dass ich die Fäkalien weiterverteile oder dass andere sie auf mich weiterverteilen und ich sie dann weiterverteile. Warum nennst du es Fäkalien? Sagen wir einfach Bazillen. Nee, es geht wirklich nur um Kot. Ich habe vor Bazillen keine Angst. Ja gut, aber wenn du in den Supermarkt gehst und einen Joghurtbecher kaufst, sind da keine Fäkalien dran? Doch, da kann ja jemand mit seinem Hund Gassi gegangen sein und den Po abgewischt haben und hat was an seiner Hand und hat den Joghurtbecher angefasst. Ach, verstehe. So baust du dir das zurecht. Dann befürchte ich denn dann da, dass da Kot dran ist, den ich auch nicht sehe, logisch. Ja, du siehst aber doch. Ich wische den denn dann ab und dann kommt der Gedanke, nur jetzt habe ich ihn abgewischt und jetzt ist es auf mich gefallen und auf den Fußboden gefallen und dann muss ich auch noch mich abwischen und den Boden abwischen. Und dadurch habe ich so eine eingefleischten Verhaltensmuster in meinem ganzen Leben, dass ich zu nichts mehr Zeit habe. Was ist denn, wenn du auf der Straße einen Hundehaufen siehst? Dann werde ich schon tropfnass und meistens kriege ich Nasenbluten. Was ist, wenn du zur Toilette gehst und deinen eigenen Haufen siehst? Ja, das ist eine große Qual für mich jeden zweiten Tag. Also zögerst du sogar hinaus, auf die Toilette zu gehen? Ja, das auf jeden Fall. Am liebsten würde ich es gar nicht mehr machen. Am liebsten würde ich auch gar nicht mehr essen, aber dafür schmeckt mir das Essen auch viel zu doll. Und dadurch, weil ich keine Ambitionen habe, mich umzubringen, esse ich wahrscheinlich auch immer weiter und hoffe immer, heute wird es besser. Das heißt, jeder Gang zur Toilette für das große Geschäft ist für dich ein großer Stress. Ja, das geht richtig. Im eigenen Wohnumfeld ist es umso schlimmer, weil ich die Verantwortung nicht abgeben kann. Da muss alles abgewischt werden. Und im fremden Wohnumfeld kann ich sagen, derjenige, der würde ja jetzt hier auch nicht das und das abwischen und kann das denn dann sein lassen. Kannst du dir denn auf der Toilette mit Toilettenpapier dich selbst säubern? Geht das? Ja, das geht, aber dann kommt ja auch der Gedanke, dass es denn überall anders hinfällt. Also muss ich ja dann alles halt gleich wieder putzen. Wie lange bringst du auf der Toilette zu, wenn du zur Toilette musst? Ich kann es nur mit Plan machen. Ich könnte zum Beispiel nicht bekleidet zur Toilette gehen, weil die Kleidung würde ich danach niemals mehr sauber gewaschen kriegen. Ach, du gehst splitterfasernackt zur Toilette. Ja. Setz dich so auch auf das Klo drauf. Ja, und ich kann auch nur auf mein eigenes gehen und wenn ich es denn dann fertig habe, dann setzen erstmal stundenlange Nasenbluten ein. Nasenbluten? Ja, oder Hörstürze. Wie säuberst du dich denn nach dem Toilettengang? Ja, mit Toilettenpapier. Nur mit Toilettenpapier? Oder wäschst du dich auch noch? Dann duschst du dann oder ja, so? Ja, danach kommt ja, denn nein, es muss eine bestimmte Reihenfolge sein. Es wäre ja sinnlos, wenn ich danach dusche und dann die Toilette putze, dann würde ich ja wieder schmutzig werden, weil ich die Toilette jetzt putze. Nee, der Ablauf ist dann ganz akribisch durchdacht und wie ist der Ablauf? Gehe ich mal den Ablauf etwas anders, dann falle ich um oder wie ist denn der Ablauf? Magenkrämpfe, Fieber, Übelkeit. Ja, beschreib mir doch den Ablauf dann in der Toilette. Also Geschäft, ja, der Ablauf hat die Reihenfolge, dass alles zeitgleich gemacht werden muss. Also erst werden die Hände gewaschen, dann wird das Handwaschbecken desinfiziert. Dann wird der Fußboden gewischt, dann wird das Handwaschbecken desinfiziert. Das machst du alles im nackten Zustand? Ja, genau. Mhm. Weil sonst würde das ja immer auf mich fallen, weil ich was reinige. Verstehe. Also wir haben in der Klinik haben wir mehrere Monate den Ansatz gemacht, dass ich in dem Zustand bleibe, bekleidet zur Toilette zu gehen, danach nur die Hände wasche. Und die Folge daraus war, ich konnte nichts mehr berühren, was ich wochenlang in dem Zustand angefasst habe. Beschreib dir nochmal weiter, wie ist dann bei dir in der Toilette? Du bist, also wir waren gerade so weit, du bist nackt und hast das Waschbecken desinfiziert. Was passiert dann? Nee, erst wird der Fußboden gewischt. Da ist ja das Spritzwasser auf der Toilette auf dem Boden gespritzt. Zuerst den Fußboden. Ja. Und dann? Und dann wird das Fußbodenwasser ins Handwaschbecken geschüttet und dann wird das Handwaschbecken sauber gemacht. Okay, soweit waren wir schon. Und dann? Ja, dann geht's in der Badewanne rein und danach wird die Badewanne sauber gemacht. Ja, und wann? Also dann gehe ich in die Badewanne. Nee, dann putze ich erstmal meine Schuhe ab, weil die sind ja natürlich denn dann auch schmutzig, weil die ja auf dem Fußboden stehen. Aber du warst doch... Der ja auch so bespritzt ist von der Toilettenspülung. Aber du bist doch nicht mit Schuhen da reingegangen. Doch, Schuhe habe ich an. Ach so, du gehst nackig, aber mit Schuhen. Ja, ich kann ja nicht barfuß auf der Erde laufen. Dann müsste ich ja nach dem Baden barfuß durch die Wohnung laufen und das geht ja auch schon wieder nicht. Oh weia, ich verstehe. Ich verstehe, welcher Zwangsjacke du... Ich erahne, ja, welcher ist ganz schlimm und die Qualen habe ich jetzt seit 20 Jahren. Und das Maximalste, was wir erreicht haben, ist, dass ich wieder auf meine eigene Wohnung zur Toilette gehen kann. Ich bin jahrelang bei meiner Oma zur Toilette gegangen, weil es im eigenen Wohnumfeld gar nicht mehr ging. Ich hatte dich, glaube ich, gerade am Anfang noch gefragt, Sonja, lass mich mal, ich habe am Anfang noch gefragt, wie lange dann so ein Klogang, sage ich mal, dauert, mit allem drum und dran. Ja, wollte ich gerade sagen, ich hatte damals ein Zeitfenster von 17 Stunden. 17 also Stunden? Ich kam nicht mehr zum Essen, ja. Ja, du bist ja, ein Tag mit Toilettengang verbunden. Ja, anderthalb Tage, ne? Anderthalb Tage. Das ist ja unfassbar. Und im Grunde war mein Leben denn dann so, wenn das denn dann beendet war, dann war ich am nächsten Tag damit beschäftigt, nachdem Freunde mir Einkäufe geliefert haben, alles zu desinfizieren und dann bin ich wieder auf die Toilette gegangen. Und dann hatte ich kiloweise abgenommen und dann bin ich jahrelang bei meiner Oma zur Toilette gegangen, weil ich da das Putzen nicht machen musste, weil ich die Verantwortung abgeben konnte. Ist denn das im Moment immer noch so ein Problem mit dem Toilettengehen? Das ist schlimmer geworden jetzt wieder. Wie viele Stunden brauchst du denn jetzt? Ja, im Moment bin ich im fremden Wohnumfeld. Wie viele Stunden brauchst du denn jetzt im fremden Umfeld? Im fremden Wohnumfeld geht es immer schneller. Also vier bis sechs Stunden. Da sind ja nur die Nasenbluten. Du bist seit 20 Jahren an dieser Zwangserkrankung erkrankt. Ja. Du warst vor 20 Jahren, also mit Anfang 20, so in deinen jüngeren Jahren. 25. Da warst du, lass mich fragen, da warst du ganz normal und warst gesund. Ja, genau. Ist damals irgendwas? Ich war schon immer, Etepetete, möchte ich mal sagen. Ich aber jetzt erst im Nachhinein durch die Therapien. Ich habe immer schon weniger gemacht als andere. Ich habe immer zum Beispiel vermieden, meine Schultasche auf die Erde abzustellen oder so eine Sache. Du lebst alleine. Im Moment ja. Hattest du mal einen Mann, einen Freund? Ja, in Partnerschaften ist ja die Erkrankung immer nicht so schlimm, weil ich die Verantwortung abgeben kann. Ach so. Ich dachte jetzt gerade, wenn ein Partner noch ein Mensch in der Wohnung ist, wird es noch schlimmer. Aber dann in meine Wohnung geht eine Partnerschaft ja deswegen nicht. Achso, es geht aber dann in einer anderen Wohnung. Genau, ich weiß an der Stelle auch nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt wirklich mal eine Partnerschaft führen würde, wo ich meine Wohnung komplett aufgebe. Hast du je in deinem Leben arbeiten können, eine Arbeit nachgehen können? Ja, das habe ich alles noch ein Glück hinbekommen. Ich habe sogar noch ein Studium anfangen können und dann bin ich berentet worden. Was hast du angefangen zu studieren? BWL. BWL. Und bist dann berentet worden im Alter von? Berentet bin ich 1995 worden. Aber da war ich schon ein paar Jahre krank und habe mich immer, es waren Qualen gewesen. Ich habe nachts alles abwischen müssen, damit ich nächsten Tag wieder zur Arbeit schaffe. Also mit Mitte 30 berentet, wegen dieser schweren Erkrankung. Du hast gerade am Anfang so Bemerkungen gemacht, du hast schon ganz viele Therapien hinter dir. Du weißt nicht mehr weiter. Ja. Nee. Wie viele Therapien? Die Therapien, die ich vielleicht mal machen würde wollen, um auszuprobieren, ob das vielleicht hilft, die zahlen die Kassen ja nicht. Was wäre das für eine Therapie? Hypnosetherapie, weil ich bin nach wie vor der Meinung, ich war jetzt erst vor kurzem im Krankenhaus wieder 6 Monate und wurde wieder nur mit Tabletten vollgestopft, sodass man dann bloß wie so in so einem Delirium läuft. Und man hat dann da nur die ganzen Nebenwirkungen. Und an den Nebenwirkungen wird man dann noch Monate später behandelt. Also was bei mir eine Venenkappenentzündung war aufgrund von Wasser in den Beinen. Oder eine Ausschabung gynäkologisch, weil die Blutungen nicht aufhörten durch die Nebenwirkungen. Aber du bist eine seelisch-psychisch sehr schwer kranke Frau, das kann man sagen. Ja, offensichtlich. Offensichtlich, ja. Wenn man immer das Gefühl hat, dass man, wenn man was abwischt, der Dreck auf einen rauffällt, obwohl man weiß, es bleibt im Tuch. Absolut. Sodass ich denn dann schon dran gezweifelt habe und gesagt habe, Leute, ihr macht eine verkehrte Diagnose, ich habe bestimmt eine Psychose. So, Sonja. Nein, das frage ich. Jetzt möchte ich was fragen. Du hast seit 20 Jahren eine schwere Erkrankung, seelische Erkrankung. Hast ganz viel. Vor 20 Jahren war sie noch nicht so schlimm. Naja, okay. Es war schlecht. Ich am verstehe. Anfang war es nur Fußboden. Ja, ja, okay. Das Fuß wurde es später, es wurde immer heftiger später, okay. Dann quasi. Ne? Was hast du dir erhofft oder erhoffst du dir von dem Anruf hier in meiner Sendung? Dass ich da vielleicht eine adäquate Therapie genannt bekomme, weil man sagt mir immer an der Stelle nur, es gibt nur eine Verhaltenstherapie. Okay. Aber die Verhaltenstherapeutin sagt immer, sie kann mit mir nicht arbeiten, wenn ich nicht hören kann. Okay, das ist jetzt die klare Ansage. Du hast deine Geschichte, oder grob hast du das geschildert, worunter du leidest. Wenn jemand jetzt aus dem Bereich der Psychosomatik, ein Arzt oder ein Therapeut uns zugehört hat und hat eine Idee, wie man in diesem schweren Fall vorgehen könnte oder welche Art von Therapie dir hilft, bitte meldet euch bei uns. Meldet uns, domian@wdr.de, oder ruft uns an, und das würden wir gerne dann an die Sonja weitergeben. Das kann ich hier anbieten, Sonja. Ich glaube, vielleicht hat jetzt jemand zugehört, ja. Genau. Ich weiß nicht, ob es für dich noch interessant ist, mit meiner Psychologin zu sprechen. Das würde ich dir natürlich aus. Ja, natürlich. Ich nehme alles mit. Ja, natürlich. Wirklich alles. Ja, biete ich dir sehr gerne an. Vielleicht hat Sabine noch eine Idee. Ansonsten sind die Zuschauer und Zuhörer aufgefordert, wer etwas weiß, netterweise sich zu melden, und das würden wir an dich weitergeben. Gut. Sonja, liebe Sonja, das wäre super, wenn so ein kleiner Hilfshinweis hier über uns zu dir käme und du endlich ein bisschen mehr Ruhe hättest in deinem Leben und normaler leben könntest. Dass ich mal anfangen könnte zu leben, vor allen Dingen. Ja, ja, das ist eine gute Formulierung, damit du anfangen kannst zu leben. Ich wünsche es dir von Herzen, Sonja. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, tschüss. Hanne. Ja, hallo. Hanne ist 55. Guten Morgen. Ja, moin Jürgen. Hallo Hanne. Um was geht's bei dir? Jürgen, das sind so schwere Fälle heute Abend. Mir ist schon ganz schlecht, aber mir geht's auch nicht gut. Und zwar seit dem letzten offiziellen Schienentoten. Ja. Ich nenne das einfach so. Ja. Ist meine Seele wieder ganz schön zerrüttet, weil ich sowas selber schon erlebt habe. Also du sprichst von Robert Enke, können wir klar so sagen. Ja, ich habe es aber extra nicht so genannt, weil es gibt viele, die sich vor die Schiede. Sich so das Leben nehmen, ja. Sie nehmen sich nicht das Leben, sie lassen sich das Leben nehmen. Sie lassen sich das Leben nehmen. Ja, sie lassen sich das Leben nehmen und sie sind nicht mehr in der Verantwortung, die Menschen zu begleiten, die diese ganze Last ihr Leben lang tragen müssen. Und zu denen gehöre ich auch. Wie kommt das? Bist du Zugführer? Ich war Krankenschwester in der Psychiatrie, 28 Jahre lang. Ja. Unter anderem auch bei depressiven Psychosen und so weiter und so fort. Und es gehörte dann auch zu meinen Aufgaben, wenn sich ein Mensch und junger Mensch auf die Schiene gelegt hat, ihn dann zu identifizieren. Ach du lieber Gott. Ja. Und ach du lieber Gott, das musstest du machen. Müsste jetzt Tränen wieder haben, aber ich unterdrück das jetzt einfach mal. Ja. Und also die waren dann ausgebüxt aus dem... Also ja, es war so, dass ich, das war eine geschlossene Station und die einige durften bis um 22 Uhr halt, konnten sie spazieren gehen oder wie auch immer. Und um 22 Uhr war dann zum Beispiel jetzt eine junge Frau, 22 Jahre alt, nicht auf die Station gekommen. Naja, dann kriegte ich sofort einen Anruf zu Hause und so weiter und so fort. Und bin dann hin und am nächsten Morgen stand dann in der Tageszeitung, dass eine Frau sich auf die Schiene gelegt hatte, nicht identifizierbar, aber da war ein kleines Goldkettchen und das konnte ich sofort wiedererkennen in der Zeitung. Ja. Hab dann die Polizei angerufen, wie das denn so ist. Ja. Und musste dann auch hinfahren und sie identifizieren. Moment, da musst du in die Gerichtsmedizin. Ja, wir alle haben fast schon eine Scheu, uns den kaputten Körper eines Menschen vorzustellen. Und man kann es sich nicht vorstellen. Es gibt also Autounfälle, da sind die Menschen keine Menschen mehr. Aber ein Fleischklumpen in Blutgehüll, entschuldige bitte, wenn ich das jetzt so sagen muss, und die Klamotten alle blutdurchtränkt und es ist nichts wiederzuerkennen und das Augending klebt am Zug vorne dran an der Scheibe und. Sowas habe ich alles gesehen und erlebt während meiner Tätigkeit. Und jetzt, wenn dann wieder so ein etwas passiert, offiziell, und dann so viel, wie soll ich mal sagen, du hast das neulich mal ganz nett ausgedrückt in der Sendung, ja, aber er hat ja auch anderen Leid zugefügt. Das hast du neulich Abend irgendwann gesagt. Und das fiel mir dann gestern Nacht ein. Ich denke, das musst du aufgreifen, weil ich wieder Albträume habe. Ich sehe wieder die schlimmsten Dinge vor mir, wie die Reifen über den Korpus gefahren sind, alles breit und platt und die Beine ab und sowas. Und das wollte ich jetzt einfach nur mal mitteilen, dass es so viele Menschen gibt, ob das Polizei ist, ob das die Lokführer sind, obwohl die das lernen, dass sie in ihrem Leben 2-3 Suizide erleben werden. Und Rettungskräfte auch. Und dass diese Menschen einfach meist nicht zur Ruhe kommen können. Und mich trifft es jetzt wieder. Und ich habe mir das auch alles nicht angeguckt, da diesen Zirkus in dem Stadion, weil ich finde, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich kann das aus deiner Warte heraus sehr verstehen, dass du das auch jetzt so hart beurteilst. Das mit tue ich wirklich. Mit deinen Erfahrungen. Hanne, wie oft musstest du dieses... Dreimal. Und da hat man dich alleine hingeschickt? Ja, ich war ja nun mal die Leitung und dann ist das so. Und das macht man auch. Aber man geht dahin und man identifiziert, was nicht mehr zu identifizieren ist nicht. Und man geht dann, wenn man dann nach Hause kommt, dann ist die ganze Seele wird krank. Das ist ganz schlimm. Und immer wenn sowas wieder passiert, dann denke ich dran, dann kommt das hoch und. Aber kann man, ich stelle mir, wie du es gerade auch schon angedeutet hast, manchmal ist es doch wahrscheinlich, ist der Leib und der Kopf so kaputt, dass man das gar nicht mehr... Das ist nicht zu erkennen. Wenn ich das also einmal, ich mache das gar nicht sagen, weil so viele Menschen zuhören. Aber ja, sag es, wie es ist. Es ist halt so, da kann man es auch sagen. Es ist. Der Kopf von diesem jungen Frau, der war wie dein Kopf oder wie mein Kopf. Und der war in Wirklichkeit, also nachdem er kaputt gefahren war, war der 4-mal so breit. Da gab es keine Nase mehr, da gab es keinen Mund, da gab es überhaupt nichts mehr. Nur noch Blut überall. Aber konntest du denn dann überhaupt identifizieren? Ja, an einer ganz kleinen Zahnlücke. Ach so. Ja, vorne eine ganz kleine Zahnlücke. Mein Gott, Hanne. Also ich wollte das nur so sagen. Ich muss damit fertig werden in meinem Leben. Und ich bin auch durch meinen Beruf natürlich psychisch sehr belastet, bin auch in Vorruhestand gegangen. Lass mich noch mal fragen, Hanne. Du bist Leiterin, eine Krankenschwester in einer Psychiatrie. Gewesen, genau. Ja. Man hat dir solche Dinge zugemutet. Nein, das gehört zu meiner Aufgabe. Aber da waren nun auch Ärzte, die wussten, dass du da hingingst. Wurdest du nicht auch danach ein bisschen oder ein wenig betreut? Oder was heißt ein bisschen betreut? Ach, das war alles damals gar nicht so. Ich habe mich nachher an einen Arzt gewandt, der bei uns im Krankenhaus tätig war, sich selbstständig gemacht hat. als Psychotherapeut, mhm, und ja, da konnte ich immer hingehen. Mhm. Ne? Also ich habe viele, viele Jahre über diese Dinge gesprochen und es geht. Aber ich sage ja nur, wenn dann wieder sowas, mhm, ist und dann, mhm, ein Bamborium davon, mhm, gemacht wird, der Mensch war ja arm genug dran. Jetzt möchte ich dich was fragen. Du bist eine Fachfrau. Ja. Viele sagen ja auch, dass nicht nur bei Robert Enke, sondern auch bei anderen, die das tun, ja, dass die Krankheit Depression, ja, dass das Gehirn so weit ausschaltet, dass die gar nicht ermessen, was sie damit anrichten. Stimmt das? Also es ist so, dass jemand, der so wie der Robert Enke, der hat das sicherlich schon 14 Tage, 3 Wochen vorher, mhm, sich ausgedacht. Mhm. Ich muss aus dem Leben gehen. Mhm. Und er hat ja auch einen Abschiedsbrief geschrieben und in der Zeit war ja auch nichts an ihm zu merken. Er hat, mhm, noch ein Abschiedsspiel oder ein Spiel gemacht oder so. Ich bin nicht so ein Fußballfan, mhm, aber, mhm, er hat wohl noch im Tor gestanden oder so. Ja, sowas, so. Ja. Und wenn er das sich entschlossen hat, dann setzt er sich ins Auto und fährt dahin und dann schaltet das Gehirn ab und er setzt sich auf die Schiene. Das heißt, also dann weiß er nicht mehr, was er tut. Aber vorher ist ihm das bewusst. Ist ihm das bewusst. Er weiß ganz genau, dass er auf die Schiene geht. Das heißt, von Seiten einer Fachfrau, jetzt in deinem Fall, ist da schon eine klare Kritik zu hören, dass er diese Form der Lebensbeendung gewählt hat. Die hat er gewählt. Und er hätte ja auch wählen können, und das habe ich ja auch ausgedrückt, er hätte ja auch wählen können, sich zu erschießen, sage ich jetzt mal. Es steht ja jedem frei, sich aus dem Leben zu stehlen. Oder er hätte sich aufhängen können im Wald. Oder er hätte, was weiß ich. Also ich sehe das ja auch so wie du, Hanne. Oder ich habe jetzt jemanden gefunden, der hatte sich mit Auspuffgasen, mhm, im Auto das Leben, mhm, genommen. Der sah aber aus wie ein Mensch. Weißt der du, sah aus wie ein Mensch. Mhm. Weißt du, Hanne, ich bin fertig. Ich kann das verstehen, wenn man diese Erfahrung gemacht hat. Ich vermute, das ist so meine These, dass sich viele Menschen, die sich das Leben so nehmen, mhm, nämlich mit einem Zug, also vor einem Zug laufen, dass sie sich wirklich keine Gedanken darüber machen, was das bedeutet, dass es kein böser Wille ist. Das sehe ich genauso. Das ist einfach wahrscheinlich, wenn man den Leuten das vorher so erklären würde, oder wenn die einen Anruf jetzt so gehört hätten wie deinen, hätten sie es bestimmt alle nicht gemacht. So, und das ist das, wo ich jetzt Angst auch vorhabe, dass es Menschen gibt, die ja so depressiv sind. Es gibt 9000 Menschen im Jahr, die sich das die sich das Leben nehmen. Mhm. Und 1000 davon schmeißen sich von Zug. Mhm. Das ist so eine Statistik. Mhm. So, und nun habe ich natürlich Angst oder Bedenken, dass das viele nachahmen, weil das ja alles so schön da im Stadion war, weil das ja alles so, ne? Und das ist ja was Depressive brauchen. Die brauchen ja, die haben ja gar kein Selbstwertgefühl. Ich hoffe ja, Hanne, in einer ganz anderen Richtung, dass durch dieses Unglück diese Krankheit mehr ins Gespräch jetzt endlich kommt und auch weiterhin im Gespräch sein wird und nicht nur mal 2 Wochen. Und dass die Leute ernster genommen werden, die Depressionen haben. Und wenn es denn so ist. Und dass man ihnen auch mehr hilft und dass sie auch Hilfe suchen. Ja, aber wenn es denn so ist, weil wenn man einen Depressiven vor sich hat und man ist ein ganz normaler Bürger, und der Depressive äußert sich so, dann wendet der Bürger sich ab, weil er nichts damit anfangen kann. Ja. Das ist ihm unangenehm. Mhm. Er weiß nicht, wie er reagieren soll. Mhm. Und so fühlt sich der Depressive nachher auch isoliert. Mhm. Ja, so, das ist wirklich das Fatale an der ganzen Sache. Also das muss man natürlich auch sehen. Also ich muss ja sagen, dass ich das sehr beeindruckend fand, dass du dich gemeldet hast und uns das mal so geschildert hast, weil wir uns alle davon keine Vorstellung machen. Ja. Und ich finde es auch völlig legitim, dass du uns das in so drastischen Worten geschildert hast, weil es nun mal so ist. Ja. Und da muss es auch so gesagt werden. Und dass dir das dann jetzt alles wieder in Erinnerung kommt. Es kommt mir einfach hoch. Ich habe wieder Albträume nachts. Ich sehe wieder die Augäpfel da durch die Gegend fliegen und so. Und das ist doch grausam. Dürfen wir dich nochmal gleich zurückrufen? Ja. Ja, das würde ich vorschlagen. Das würde ich gleich nochmal anrufen, liebe Hanne. Ja, vielen Dank. Danke für deine Äußerungen und dir wünsche ich alles Gute, wirklich. Ja, von danke, Herzen. Jürgen. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss, Ciao. Hanne. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen ist bei uns Themennacht. Und morgen heißt unser Thema ausgeplappert. Darauf möchte ich euch jetzt hinweisen. Und ich frage euch, habt ihr schon mal was gesagt, was ihr auf keinen Fall sagen wolltet? Also im Affekt, im Suff, im Zorn. Und das Ganze hatte dann fatale Folgen unter Umständen für euch. Habt ihr jemanden beleidigt? Habt ihr ein Geheimnis verraten? Oder habt ihr hinter dem Rücken über jemanden gesprochen und der hat das gehört? Da habt ihr dann auch geplappert und der hat das mitgehört. Also, das Thema heißt ausgeplappert. Habt ihr schon mal etwas Gravierendes gesagt, was ihr eigentlich niemals hättet sagen wollen? Es ist euch so rausgerutscht, aufgrund einer bestimmten Situation. Wenn ihr mir davon erzählen wollt morgen, dann meldet euch rund um die Uhr unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr unter unserer bekannten Nummer 0800 220 5050 oder dann auch während der Sendung. Wir sind morgen im Fernsehen wahrscheinlich ein bisschen später, 5 bis 10 Minuten, sage ich euch jetzt schon mal. So, ausgeplappert morgen. Heute ist das Thema ganz frei und wir können über alles reden. Und ich bin verbunden mit Peter und Peter ist 61. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Peter. Und was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es um ein Problem, dass ich nach dem Tod meiner Frau meine Fähigkeit verloren habe, irgendjemand noch zu lieben. Ich habe. Wann ist deine Frau gestorben, Peter? Das ist schon 15 Jahre her. 15 Jahre. Ja. Und du hast seitdem niemanden mehr. Ich habe seitdem sehr viele Beziehungen gehabt und auch Frauenbekanntschaften gehabt. Mhm. Aber ich kann mich einfach nicht mehr verlieben. Und das ist. Hast du im Moment auch eine Beziehung? Ich habe im Moment auch eine Beziehung, die liebt mich wahnsinnig. Und ich bin total emotional daneben. Ich weiß nicht. Hast du eine Erklärung dafür? Eine Idee? Ich hab keine Erklärung dafür. Ich weiß nur, dass ich eine 25-jährige schöne Ehe hatte. Dann ist meine Frau gestorben. Wir hatten zusammen ein Restaurant. Mhm. Und dieser Sterbevorgang, der ging so ein halbes Jahr. Und ich war immer zwischen Krankenhaus und Theke lustig sein und dieses Elend zu sehen. Mhm. Immer verbunden. Und das hat mich kaputt gemacht. Und ich habe die tollsten Frauen danach kennengelernt und bin einfach nicht mehr in der Lage, mich richtig zu verlieben oder irgendeinen Menschen so richtig an mich ranzulassen. Ich habe mich seitdem von meiner Familie und von allen getrennt und fühle mich eigentlich am wohlsten, wenn ich alleine bin. Ah ja, du hast Kinder. Ich habe einen Sohn, ja. Und von dem hast du dich auch eher distanziert? Ja, leider. Der ist auch nur, wir telefonieren oder wir schreiben per Mail oder so, aber... Das ist euer gemeinsamer Sohn, also von deiner verstorbenen Frau und dir? Ja, ja. Ich habe noch 5, also beziehungsweise ein Bruder ist gestorben, ich habe noch 4 Geschwister, aber von denen habe ich mich auch total distanziert. Und alles seit dem Tod der Frau? Ja, genau danach, da ging gar nichts mehr. Diese 25-jährige Ehe, war das eine glückliche Ehe? Ja, die war sehr glücklich. War sehr glücklich. Und dieses lange, langsame Sterben war ein gravierender, schwerer Einschnitt in deinem Leben. Ja, das hat mich total geprägt und das ging über ein halbes Jahr nur. Mhm. Und dieses halbe Jahr hat mich total kaputt gemacht. Mir gingen die Haare aus und ich hatte immer, wir hatten ein Restaurant und das ging immer ein Wechsel 3-4 Mal am Tag. Bin ich zwischen Krankenhaus und dann wieder hinter der Theke. Da den freundlichen Zampano spielen. Und dann wieder da dieses Elend sehen. Und wie viele Leute habe ich sterben sehen da in diesem halben Jahr, die auch da auf dieser Etage lagen. Mhm. Oder auf dieser. Ich frage mal einfach so, wenn du dich jetzt wirklich verlieben könntest in eine Frau, neu, wäre das eventuell verbunden mit einem schlechten Gewissen deiner verstorbenen Frau gegenüber? Ich weiß es auch nicht. Ich habe das schon verarbeitet. Es ist schon, ist ja jetzt 15 Jahre schon fast her. Meine Frau ist 94 gestorben. Mhm. Ich hatte danach etliche Beziehungen. Aber. Na, meine Frage war, ob du ein schlechtes Gewissen hättest deiner Frau gegenüber. Nein, eigentlich nicht. Aber ich bin emotional kalt geworden seit dieser Zeit. Und ich sehe andere Frauen nur so als. Ja, offensichtlich. Irgendwie bin ich gedanklich immer noch verheiratet. Ne? Ich kann mich einfach nicht trennen davon. Das ist jetzt ein wichtiger Satz, den du sagst. Ich bin gedanklich noch verheiratet und irgendwie kann ich mich nicht trennen davon. Dann hast du es bei weitem noch nicht verarbeitet nach 15 Jahren. Das ist ja der zentrale Satz jetzt gewesen. Ich habe es einfach noch nicht verarbeitet. Ach, ich weiß auch nicht, ob ich es je verarbeiten kann. Es bezieht sich ja, was das Gravierende ist ja, es bezieht sich ja nicht nur auf Frauenbeziehungen, sondern eben auch auf Verwandtschaft und sogar auf deinen Sohn, dass du kühler geworden bist. Ich bin einfach so geworden. Ich kenne mich selber nicht mehr wieder. Ich war früher ein umgänglicher Mensch. Ich hatte tolle Beziehungen, tolle Freundschaften. Mhm. Und seit dem Tod meiner Frau bin ich total gerne allein und habe mich von meiner ganzen Familie eigentlich verabschiedet. Bist ich habe überhaupt keinen Kontakt mehr zu meinem Sohn, zu meinen Enkel, zu meinen Geschwistern. Ja. Und wenn ich jemanden kennenlerne... Wenn du alleine bist, Peter, du sagst, ich bin total gerne allein. Stimmt das wirklich oder bist du dann auch sehr schwermütig eher? Ich bin schwermütig, aber wenn ich jemanden kennenlerne, ich habe zum Beispiel manchmal irgendwelche Bekanntschaften, wenn die länger als 2 Tage bei mir sind, dann bin ich froh, wenn die wieder weg sind. Mhm. Ich bin einfach gerne alleine. Mhm. Ich habe für mich mein Leben so eingeschränkt. Ich habe eine gemütliche Wohnung, ich lebe allein. Aber so wie du das erzählst, ist das ja ein großes Problem für dich. Es ist ja nicht einfach so gesagt, ne, man könnte ja auch sagen, ja gut, ich habe mich damit arrangiert, allein zu sein, ich bin glücklich damit, das bist du ja überhaupt nicht. Nein, ich überhaupt nicht. Ich wundere mich selber über diese Situation, in die ich mich total verändert habe. Ich war früher ein ganz anderer Mensch. Ja, in die du immer weiter reingeraten bist und die ist jetzt so zementiert, die Situation, dass ich glaube, das sage ich dir jetzt, nach 15 Jahren, dass du das alleine nicht aufbrichst. Das schaffst du nicht. Ich würde dir sehr, sehr dringend raten, Peter, dass du dich in professionelle Hände begibst. Dein gesamter Trauerprozess ist stagniert. Du bist gefangen in einem Käfig, aus dem du im Moment überhaupt nicht rauskommst. Ich werde damit auch gar nicht so richtig fertig, muss ich ehrlich sagen. Genau. Ich bin eigentlich depressiv und dann bin ich wieder, habe ich wieder Zeitpunkte, wo ich ganz anders bin, wenn ich irgendwo unter Menschen bin, aber nie lange. Und dann ziehe ich mich immer wieder in mein Schneckenhaus zurück. Genau, so ist es. Ich glaube auch, dass du in all diesen vielen Jahren nicht viel mit Menschen über deinen Herzenszustand gesprochen hast. Eigentlich nicht, nein. So, da haben wir es. Aber ich habe mich auf jeden Fall von allen Menschen, auch von Menschen, die ich sehr schätze und sehr liebe, einfach verabschiedet. So, pass selbst auf. Selbst von meiner Verwandtschaft. Ne? Ja, das finde ich sehr, sehr traurig auch, dass du dich von deinem Sohn... Aber dieser Anruf hier ist ja für mich schon ein klares Signal. Ich, Peter, will was ändern. Es muss irgendwie anders werden. Und also mein dringender Rat an dich, Peter, ist, dass du eine professionelle therapeutische Hilfe in Anspruch nimmst. Wie du das machen kannst, das würden wir dir gleich gerne erklären im Hintergrund. Wärst du denn für so einen Schritt bereit? Ja, sicher. Aber weißt du, Domian, man fühlt sich dann auch immer so, wenn man, ich meine, ich erkenne meine Situation, das weiß ich. Und ich weiß auch, dass das total Mist ist und dass das irgendwas nicht stimmt. Mhm. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, wenn ich mich in so einer therapeutischen Beziehung einlasse, dass ich dann vielleicht von irgendwelchen Kreisen als Idiot oder als so befasst werde und sagen, der ist nicht normal oder so. Ach was. Und ich fühle mich total normal. Ja, natürlich bist du wirklich normal. Peter, ich will dir mal sagen, wenn du zu einem Therapeuten, du musst es ja nicht durch die Straßen posaunen, dass du zu einem Therapeuten gehst. Aber grundsätzlich heißt es, wenn du zu einem Therapeuten gehst, ist es dasselbe, als wenn du mit einem gebrochenen Arm zum praktischen Arzt gehst. Das ist genau dasselbe. Da ist jemand, der ist für die Seele zuständig, der andere ist für den Körper zuständig. Das verstehe ich, aber es wird leider nicht immer von der Öffentlichkeit so wahrgenommen. Ne? Also ja, das ist aber alles dummes Zeug, sage ich dir. Und wie gesagt, du musst es ja nicht an die große Glocke hängen. Ich möchte gern, dass meine Psychologin dich jetzt berät, welche Art der Therapie für dich notwendig und richtig wäre. Ja, das wäre ganz. Und dann kannst du das ja für dich mal so überlegen, dass du es ganz dezent einfädelst und dir einen guten Therapeuten suchst und dann geht's los. Du hast nichts zu verlieren, du hast nur aber zu gewinnen. Aber irgendwie habe ich auch gemerkt, dass ich Hilfe brauche. Ich ja, genau. Ich habe genau. Das nicht mehr allein. Ja. Lieber Peter, du legst bitte auf und wirst von Sabine zurückgerufen. Okay. Ich wünsche alles Gute und gutes Gelingen. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. So, Lieben, das war's für heute in der Technik. War Patricia, oder ist sie immer noch, Patricia Unger. Und morgen heißt unser Thema ausgeplappert. Habt ihr schon mal etwas gesagt, was ihr so auf gar keinen Fall sagen wolltet? Im Affekt, im Suff, im Zorn. Und das Ganze hatte dann schwerwiegende Folgen. Unter Umständen habt ihr jemanden beleidigt oder ein Geheimnis verraten. Oder habt ihr hinter dem Rücken von jemandem über jemanden gesprochen und der hat das dann gehört. Also ausgeplappert. Ihr könnt uns rund um die Uhr mailen, domian@wdr.de oder ab 0 Uhr anrufen. Die Sendung morgen beginnt im Fernsehen 5 bis 10 Minuten später. Ansonsten bin ich gespannt auf die Sendung und wünsche euch jetzt erstmal eine schöne und gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.